Meine Zuhörer, das G-Dur-Klavierkonzert von Ravel, das heute im Mittelpunkt meiner Betrachtung steht, wollte der Komponist eigentlich Divertimento nennen, das heißt Unterhaltung. Und er wollte damit besonders seine Affinität zu Mozart betonen, dem er sich je länger, je mehr zugehörig fühlte. So empfand er zum Beispiel auch einen gewissen Anklang seines langsamen Satzes aus diesem Klavierkonzert an das Larghetto aus Mozarts spätem Klarinettenquintett. Nun gibt es vielleicht wirklich manche ähnlichen Züge in der Rezeption Mozarts und Ravels hierzulande. Beide scheinen dem Hören zunächst kaum Widerstand zu bieten. Beider Musik bietet sich zuweilen fast zu übersichtlich, selbstverständlich dar. Und vielleicht liegt gerade darin das eigentliche Hörproblem. Gerade in solcher Offenheit scheint solche Musik sich ja zu verschließen. In ihrer hellen Durchsichtigkeit ahnt man gar nicht ihre Tiefe. Rätselhaft war schon der Künstler Ravel selbst. Niemand bedurfte dringender der Gesellschaft der Freunde. Niemand aber strebte mehr nach Einsamkeit. In der Präzision seiner Arbeit unüberbietbar, hasste er doch alle genauen Festlegungen auf Termine. Der Schönheit mit allen Sinnen zugewandt, scheint er gleichwohl nie leidenschaftliche Liebe erlebt zu haben. Erotik als stärkste subjektiv bewegende Kraft scheint bei Ravel seltsam objektiviert, fast getrennt vom erlebenden Subjekt zu sein. Vielleicht ist die Macht dieses Erotischen bei Ravel gewaltiger als in vieler anderer Musik, aber sie erscheint eher als Gefahr, der das Subjekt so lange wie möglich standzuhalten hat. Ihr vollständiger Durchbruch im Bolero, vor allem aber in La Valse, wirkt ja geradezu als Katastrophe. Wir nennen Ravel einen Impressionisten. Legitim scheint diese Bezeichnung wohl mehr in der Malerei als in der Musik zu sein. Aber in beiden Künsten gewahren wir jenen merkwürdigen Entsubjektivierungsprozess. Bei der Malerei etwa in jenen Porträts, in denen sich Gesichter in Lichter und Farben auflösen. Als musikalische Parallele hören Sie dazu später ein Thema, das in Trillern zergeht. Und ist nicht das, was wir an Malern wie Monet bewundern, gerade die Fähigkeit, das Undeutliche, nicht ganz Fassbare, wie etwa schwebende Düfte oder Farbreflexe, aufs Deutlichste und Genaueste einzufangen und abzubilden? Auch Ravel war ein solcher Virtuose der Präzision des Undeutlichen. Und manche seiner Klänge sind kaum auflösbar. Wir wissen dann kaum, was da eigentlich klingt, und gerade das ist an solchen Stellen beabsichtigt, so in den kleinen Zwischenspielen des dritten Themas. Ihren geschichtlichen Augenblick spiegelt Ravels Musik zunächst in ihrer bis zu den Grenzen vorgetriebenen Verfeinerung und Differenzierung. Sie entspricht damit der Gesellschaftsschicht, der er sich zugehörig fühlte, dem aristokratischen Großbürgertum in der Zeit um den Ersten Weltkrieg. Wie dieses lässt auch Ravel äußerlich manche bestehende Formen und Konventionen weitgehend unangetastet. Seine Musik spiegelt Reichtum, Welthandel. Sie verfügt wie selbstverständlich über Rohstoff aus aller Welt und aus vielen Zeiten, verwendet folkloristische Anregungen fernöstlicher, russischer, afrikanischer oder wie in diesem Klavierkonzert baskischer und amerikanischer Provenienz. Ein Jahr vor der Entstehung des G-Dur-Konzerts 1928 war Ravel in Amerika gewesen. Der deutliche Einschlag von Jazz-Elementen könnte auf die Eindrücke dieser Reise zurückgehen. Der sehr klar gegliederte erste Satz zeigt exemplarisch die typisch Ravelsche Verfahrensweise. Im Großen ist die Form klassizistisch disponiert. Es werden drei Themen exponiert. Das dritte ist der eigentlich lyrisch-kantable Kontrast zum motorischen ersten. Das zweite dagegen eine eigentümlich entspannte und doch erwartungsvolle Überleitung zwischen den beiden Charakteren. Wichtiger ist vielleicht, dass in der Folge der Themen so etwas wie eine Emigration stattfindet. Thema 1 ist nämlich eine Art südeuropäische Hirtenmusik, vermutlich baskischen Ursprungs. Ravels Mutter war Baskin. Es spielt hier in diesen Beispielen Christian Zacharias mit dem Radiosinfonieorchester Stuttgart unter Sirsi Starek. Aus dieser in Anführungsstrichen Heimat führt bereits der zweite Gedanke heraus. Sein überleitender Charakter klingt eigentümlich blueshaft und recht trübe. Vollends, das dritte Thema, gibt sich mit seinen Synkopen amerikanisch, aber der Abgesang hat wiederum mehr europäisch-folkloristischen Tonfall. So mühelos umfasst Ravels Fantasie die musikalische Geografie. Es folgt dann eine Durchführung, die ihre Motorik in klassischer Manier aus der des Thema 1 bezieht. Und genau wie in der klassischen Sonatenform liegt auch hier der große Moment im Einsatz der Reprise, wie Sie noch hören werden. Dieser wird allerdings noch überboten durch die außerordentlich überraschende Erscheinung des Themas 3, das nun über einer farbigen Begleitung und unter einem Triller erscheint, in den dann der Abgesang einmündet. Die Verfremdung durch diese flirrenden Farbklangspiele ist so eingreifend, dass hier von amerikanischer Folklore oder Jazz-Einflüssen eigentlich nicht mehr die Rede sein kann. Die vorher so profilierte musikalische Physiognomie hat sich im Medium des Klanges gleichsam völlig aufgelöst und verwandelt. Solche Verflüssigung durch klangliche Mittel bewirkt wohl auch im Ganzen die bewundernswerte Einheit dieser Musik, trotz der so verschiedenen Provenienz im Einzelnen. Ravel zitiert eben nicht Fremdes, wie so oft Stravinsky, sondern er schmilzt es völlig ein in seinen persönlichen Klang. Und dieser Klang ist Ravels eigentliche Handschrift. Hören Sie jetzt zunächst das ganze Allegramente, den ersten Satz des G-Dur Klavierkonzerts von Ravel. Es spielt Alexis Weissenberg mit dem Orchestre de Paris unter Seiji Ozawa. Das war der erste Satz des Klavierkonzerts von Ravel in G-Dur, Solist bei Alexis Weissenberg mit dem Orchestre de Paris unter Seiji Ozawa. Überzeugend in dieser Aufnahme wirken besonders die motorischen Partien. Sie klingen rasant und gefährlich. Aber an manchen Stellen wirken sie auch fast handfest. Musik Martha Argerich mit den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado verwirklicht eine ganz andere, ich möchte sagen, feinnervigere Motorik. Ihr ist sie nicht in sich selbst wichtig, sondern dient zu einem Klang wie flackernder Feuerschein. Vollends, bei mehr expressiven Stellen, gehen beide Darstellungen äußerst verschiedene Wege. Weißenberg, mit harten Akzenten beginnend, neigt zu großen Rubati, die in die Nähe eines romantischen Pathos führen. Martha Argerichs Interpretation ist schwerer zu beschreiben. Am ehesten könnte man ihr agogisches Verhalten manchmal als Rubato in der Gegenrichtung bezeichnen. Statt weit ausladend zu spielen, nimmt sie melodische Phrasen schlank und oft wie ohne Gewicht. Das Accelerando verwendet sie zuweilen wie andere ein Ritardando. Und so entsteht ein Ausdruck von scheuer Zartheit, eine Art Espressivo im Fliehen, ein ganz unpathetisches, nicht unterstreichendes Deklamieren. Sie scheint auf diese Weise besser dem Wesen Ravelscher Kunst nahe zu kommen, als Weißenberg mit seiner oft viel zu direkten Begleitung und manchmal auch zu dringlichem Espressivo. Bei dem so entscheidend andersartigen Auftritt des dritten Themas in der Reprise spielt Weißenberg. In Martha Argerichs Darstellung verliert der Klang alle seine Härte, auch die Härte des Rhythmus, vor allem durch ihre kluge Verwendung kleinster Accelerandi und kaum merkbarer Crescendo-Diminuendo-Vorgänge. Auch die Triller flackern bei ihr, wie, sagen wir, Lichterreihen aus der Ferne gesehen. Ihr Spiel atmet und ist immer im Kleinsten beweglich. Natürlich ist auch Weißenbergs angrifflustiges und sehr gekonntes Spiel eindrucksvoll. In diesem Charakter überzeugt es sogar am meisten. Unversehens befinden wir uns manchmal in der Nähe Bartoks. Aber es stellt sich eben gerade die Frage, ob denn solche Stellen wirklich den Geist des Bartokschen Allegro Barbaro meinen. Jedenfalls scheint Martha Argerich abermals in der Gegenrichtung unterwegs zu sein. Sie greift nicht an, sondern taucht gleichsam fliehend auf in plötzlichen Akzenten und verschwindet wieder. Und so macht diese Stelle doch einen völlig anderen Eindruck. Über die folgenden Sätze dieses Konzerts werden wir erst das nächste Mal sprechen. Hören Sie nun das Klavierkonzert G-Dur von Maurice Ravel ganz. Es spielt nun Martha Argerich mit den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado. Thank you. Das war Ravels Konzert in G-Dur. Es spielte Martha Argerich mit den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado. Am Ende als Ausblick noch die Frage: Sind das bereits die beiden möglichen Pole der Interpretation dieses Stückes? Der aktiv-aggressive Zugriff Weißenbergs und die sensible und zarte Ehrfurcht, mit der sich Martha Argerich dem Stück nähert? Der Person, der künstlerischen Persönlichkeit dieses Werkes, wird diese Künstlerin damit ja in einem ganz erstaunlichen Maße gerecht. Ich möchte sie aber heute noch mit einer Interpretation bekannt machen, die wir erst das nächste Mal besprechen, der von Arturo Benedetti Michelangeli. Wenn nach einem Wort André Gides Klassik gebändigte Romantik ist, so ist Michelangelis Spiel ein hervorragendes Beispiel dafür. Das geht so weit, dass er zuweilen auch den Kontakt mit dem Publikum zu verschmähen scheint. Und gerade solche abgewandten Momente können bei Michelangeli zu den stärksten Augenblicken zählen. Hören Sie jetzt noch den ersten Satz des G-Dur-Konzerts von Maurice Ravel. Es spielt Arturo Benedetti Michelangeli mit dem Philharmonia-Orchester London unter Ettore Gracchis. Musik.